Oh Mann, das klingt nach dem Outro-Beat. Ja Mann, das ist ein Beat von Louis, Mann. Hast du jetzt echt in einem Tag die ganze EP aufgenommen, oder? Ja, schon. Und das Outro musst du noch rappen, oder was? Ja, lass mich ein bisschen noch mitmachen. Ich hab auch gerade voll Bock auf Session und sowas. Hey, nee, Mann, ich kann nicht, Alter. Wie jetzt? Ja, ich hab keinen Bock, Mann, ich kann nicht. Aber geht Arsch, nicht. Alter. Doch, hey, sorry, ehrlich, Mann. Okay, hör mir zu. Ich sag sorry, ich muss gehen jetzt. Ich bin nicht vorbereitet auf das, was mich erwartet. Denn ich hab nicht vor zu scheitern, ich hab vor frei zu sein. Ich hab vor high zu sein, vorwiegend am Mic und ein Vorzeige-Einser sein. Will, dass mich die Leute feiern, wenn ich meine Tracks aufnehm. Will, dass Leute es feiern, wenn sie mich rappen sehen. Will, dass Leute feiern, wenn sie sich die Tracks hier geben. Doch ich kann es nicht leiden, wenn ich Leute ständig lästern seh. Ich geh weiter meinen Weg, auch wenn's mir nicht gut tut. Ich such nicht Hip-Hop, nein, ich such in Rap zu. Ich such nach Antworten, dank vorwiegend den Leuten, die mich hierher brachten. Hip-Hop gab mir neuen Ansporn. Es bringt mich zum Ausflippen, wenn ich auf der Bühne steh. Seh Leute mit den Köpfen nicken und dabei die Hände heben. Das ist Rap für mich, nein, das ist mehr als ein Beat. Das hier ist mehr als Musik, das hier ist Hip-Hop. Ich geh auf Jams, seh Rapper, DJs mit Plattentellern, Sprayer, B-Boys battlen mit Skill statt mit Messern. Und ich rap, mach was ich immer schon gewollt hab. Das ist diese Kultur, die mich bis heute hin verfolgt hat. Und du kennst mich schon als ich noch ein Junge war mittleren Alters und noch kein Gras in meiner Lunge war. Ich dachte nicht an 100 Bars, dachte nicht wie krass es wäre, doch einfach mal einen Text zu schreiben. Und jetzt bin ich 19, ich habe sicher über 100 geschrieben und sitz jetzt an dieser EP, auf dass sie Hunderte lieben, dass sie von 100 gehört wird. Ich will Menschen erreichen und sie zum Nachdenken bringen und mir endlich beweisen, dass ich das Richtige getan habe, als ich damals auf die Schule schiss und dass es sich gelohnt hat, dass sie mich dann von der Schule schmissen. Es hat sich nicht viel verändert, jetzt ist dieser junge Rapper und du fragst dich, was ist jetzt passiert? Heute hörst du seine Scheiße, die du früher niemals respektiert hättest. Zeiten ändern sich und die Hälfte der Leute, mit denen ich früher täglich down war, kenne ich heute nicht mal mehr. Und trotzdem rapp ich jetzt und treff ich jetzt täglich neue Leute mit derselben Überzeugung, die mir sagen, man, sie fesselt Rap und mich fesselt Rap. Und ich verbinde es mit Freude und mein Weg, der mich bis in dieses Outro mit begleitet hat, ist viel zu lang, um in den Text zu fassen. Ich hab den Hype jetzt satt, den Hype um Rap, den Hype um Tracks, die keinerlei Einfluss von sich selbst zeigen und in denen keiner über seine eigene Meinung rappt. Und ich bin reifer jetzt und denke über Themen mit Sinn nach. Ich hab meinen Horizont erweitert, war auf Reisen wie Sinbad. Und ich schreib nicht nur hin, was sich für die Leute grad gut anhört. Versuch Texte zu formen, zu denen mehr als nur Wut gehört. Und ich hoffe auf Leute, die in der Lage sind zuzuhören.